heute hab ich's wieder mal geschafft. Die apokalyptischen Reiterinnen haben mich nicht gefasst. Da unten da im Tal sappeln sie die Pferde am helllichten Tag. Heute haben sie es gemacht, all den schlechten Radiosendern den Draht gekappt. Sie fegten auch TV-Sender leer, endlich keine Gerichtssendung mehr. Ab jetzt tanzen wir in himmlischer Manier. Gute Musik, die durch die Lüfte schwebt. Nur noch gute Musik, die durch die Lüfte schwebt. Nur noch gute Musik, die durch die Lüfte schwebt. Heute haben sie's wieder mal geschafft. Die apokalyptischen Reiterinnen haben mich glücklich gemacht. Von da unten da im Tal legten sie soziale Netzwerke lahm. Weil uns keiner hört. Wir reiben an toten Displays rum, doch die bleiben leer und stumm. Wir reiben an toten Displays rum, doch die bleiben leer und stumm. Wir reiben an toten Displays rum, wie Idioten hohl und stumm. Heute haben sie mich erwischt. Dazu alles, was mir hoch und heilig ist. Haben alles platt gemacht, alles, was ich hier so mag. Die Musik, die ich mochte, weg. Das Essen, der Geschmack, ja, einfach weg. Die Kulissen, die ich sah, einfach weg. All die schönen Farben, weg, weg, weg. All die schönen Geschichten, weg. Wald, Seen, Bäume, Städte, einfach weg. Belgien, Barcelona, einfach weg. Sommer, Frühling, Herbst, weg, weg, weg.